Bevor wir den nächsten Song spielen, habe ich noch etwas nachzuliefern. Und zwar haben wir den Song, den wir zuletzt gehört haben. Das war das Kollektiv Turmstraße mit Goldmarie. Weiter geht's mit Conny und Tüchern hoch. Und danach sehen wir, was sich so hier in unseren Gefilden für Nachrichten begeben haben.